machen schon, ich weiß noch nicht, wie's geht. Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen, Mene Meck, und du, du bist weg. Puh, Puh, Puppertee. Ich bin zu spät. Die anderen machen schon, ich weiß noch nicht, wie's geht. Die anderen machen schon, ich weiß noch nicht, wie es geht.